Heute mit einer Radiobearbeitung von Bahnwärter Thiel von Gerhard Hauptmann. Redaktion Susanne Heising. Am kommenden Donnerstag wäre er 150 Jahre alt geworden. Im Herbst vor 100 Jahren hat man ihn mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt, Gerhard Hauptmann. Literat und Dramatiker, Begründer des deutschen Naturalismus. Bahnwärter Thiel ist einer seiner frühesten Texte und enthält alles, was sein späteres Schaffen ausmachen sollte. Darstellung des einfachen Volkes, Vorbestimmtheit des Lebens durch Geburt und Umfeld, Entfremdung des Menschen von der Natur, mystische Religiosität, tiefenpsychologische Betrachtungen. All diese Themen fließen ein in die berührende und tragische Geschichte um einen einfachen Menschen, den Bahnwärter Thiel, der zerrissen zwischen zwei Frauen und gespalten in Arbeits- und private Welt seinen Dienst an einer einsamen Bahnschranke versieht, mitten im dunklen Forst des märkischen Kiefernwaldes. Allsonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neuzitter. Ausgenommen die Tage, an denen er Dienst hatte oder krank war und zu Bette lag. Im Verlaufe von 10 Jahren war er 2-mal krank gewesen. Das eine Mal infolge eines vom Tender einer Maschine während des Vorbeifahrens herabgefallenen Stückes Kohle, welches ihn getroffen und mit zerschmettertem Bein in den Bahngraben geschleudert hatte, das andere Mal einer Weinflasche wegen, die aus dem vorüberrasenden Schnellzuge mitten auf seine Brust geflogen war. Außer diesen beiden Unglücksfällen hatte nichts vermocht, ihn, sobald er frei war, von der Kirche fernzuhalten. Die ersten 5 Jahre hatte er den Weg von Schönschornstein, einer Kolonie an der Spree, herüber nach Neuzittau allein machen müssen. Eines schönen Tages war er dann in Begleitung eines schmächtigen und kränklich aussehenden Frauenzimmers erschienen, die, wie die Leute meinten, zu seiner herkulischen Gestalt wenig gepasst hatte. Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben. 2 Jahre nun saß das junge, zarte Weib ihm zur Seite in der Kirchenbank. 2 Jahre blickte ihr hohlwangiges, feines Gesicht neben seinem vom Wetter gebräunten in das uralte Gesangbuch. Und plötzlich saß der Bahnwärter wieder allein wie zuvor. An einem der vorangegangenen Wochentage hatte die Sterbeglocke geläutet. Das war das Ganze. An dem Wärter hatte man, wie die Leute versicherten, kaum eine Veränderung wahrgenommen. Die Knöpfe seiner sauberen Sonntagsuniform waren so blank geputzt als je zuvor, seine roten Haare so wohl geölt und militärisch gescheitelt wie immer, nur dass er den breiten, behaarten Nacken ein wenig gesenkt trug und noch eifriger der Predigt lauschte oder sang, als er es früher getan hatte. Es war die allgemeine Ansicht, dass ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei. Und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich Thiel nach Verlauf 1 Jahres zum 2. Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer, einer Kuhmagd aus Alte Grund, verheiratete. Auch der Pastor gestattete sich, als Thiel die Trauung anmelden kam, einige Bedenken zu äußern, wolle er wirklich schon wieder heiraten? Mit der Toten kann ich nicht wirtschaften, Herr Pfarrer. Der Junge geht mir drauf. Herr Pfarrer. Thiels Frau war im Wochenbett gestorben und der Junge, welchen sie zur Welt gebracht, lebte und hatte den Namen Tobias erhalten. Ach so, der Junge. Der Geistliche machte eine Bewegung, die deutlich zeigte, dass er sich des Kleinen erst jetzt erinnere. Nach dem Tod meiner Minna, da habe ich ihn der alten Rundschen gegeben. Immer wenn ich zum Dienst bin und aber das ist nichts Rechts. Thiel erzählte nun, Herr Pfarrer, wie er Tobias einer alten Frau übergeben, die ihn einmal beinahe habe verbrennen lassen. Verbrennen lassen, als sie eingeschlafen ist. Mit der Kerze am Fenster und das Kopfkissen daneben. Während er ein anderes Mal von ihrem Schoß auf die Erde gekugelt sei. Ein anderes Mal, da ist er von ihrem Schoß auf die Erde gekugelt. Zum Glück hat er nicht mehr als eine große Beule davon weggetragen. Das kann so nicht weitergehen, Herr Pfarrer. Und deswegen, und weil ich meiner lieben Minna in die Hand gelobt,